Ein Bekannter von Old Shulhan, Sir. Ich lasse bitten. Guten Tag, Mr. Wallace. Tag, Sir. Mit wem habe ich die Ehre? Man nennt mich Old Shatterhand. Ah, herzlich willkommen, Mr. Shatterhand. Seid ihr schon länger in Jefferson City? Nein, erst wenige Stunden. Und wenn möglich, möchte ich am Nachmittag weiter. Ich bin nur gekommen, um bei euch zu erfahren, ob ihr wisst, wo sich Old Shatterhand aufhält. Er hatte mir, bevor wir uns im Llano Estacado getrennt haben, gesagt, dass ihr ein Verwandter von ihm seid. Habt ihr ihn in der Zwischenzeit gesehen? Ja, er war vor 3 Tagen hier und wollte zum St. Louis Park hinauf. Vor 3 Tagen erst. Da kann ich ihn noch einholen. Ihr wollt zu ihm? Ja. Winnetou reitet mit mir. Ich treffe mich mit ihm in einer Stunde. Winnetou? Das freut mich. Wir stehen immer große Sorge um Old Shatterhand aus. Wenn wir aber 2 solche Männer bei ihm wissen, können wir ganz beruhigt sein. Ihr habt ihm schon einmal das Leben gerettet. Darum denke ich, dass... Oh, bitte kein Lob. Ich möchte nur gern von euch erfahren, ob er damals in Fort Terret den gesuchten Dan Etters gefunden hat. Nein, Etters ist gar nicht da gewesen. Also hatte der General gelogen und Old Shatterhand bewusst auf eine falsche Fährte geführt. Ja. Welchen Weg hat Old Shatterhand jetzt eingeschlagen? Er ist mit dem Schiff bis Topeka gefahren und wollte dann zu Pferd den Republican River hinauf. Das genügt mir, Sir. Ich danke euch. Winnetou und ich folgten 2 Tage den Wassern des Republican River und bogen dann nach Westen ab. Es wurde schon dunkel, als Winnetou sein Pferd anhielt und sagte: Charlie, horch, es müssen Indianer in der Nähe lagern. Der Nachtwind, der bald Regen bringen wird, trägt die Stimmen ihrer Trommeln an unser Ohr. Wir wollen hinreiten und erkunden, um welchen Stamm es sich handelt. Vorwärts, Charlie. Wir befinden uns im Gebiet der Osagen. Hoffentlich kommen wir nicht in Schwierigkeiten. Wir werden es bald wissen. Sie scheinen einen Sieg zu feiern, sonst würden sie nicht die Trommeln schlagen. Der Lärm wird lauter. Sie sind also nicht mehr weit entfernt. Wir steigen jetzt ab, hobbeln die Pferde an und beschleichen sie. So, komm. Wir brauchen nicht allzu vorsichtig zu sein, denn die Trommeln werden unsere Geräusche nicht verraten. Halt, Charlie. Von hier aus können wir alles überblicken. Tatsächlich, es sind Osagen. Sie haben 2 Gefangene. Einen Indianer und einen Weißen. Das erklärt, warum sie einen Kriegstanz aufführen. Aber sieh nur, das ist Apanatschka, der junge Häuptling der Comanchen. Wir müssen sie befreien. Will mein Bruder den Gefangenen die Fesseln zerschneiden, während ich mich nach Pferden für sie umsehe? Und ob ich will. Wenn alles gut geht, treffen wir uns dort, wo wir unsere Hengste angehobbelt haben. Wenig später lag ich direkt hinter dem Baum, an dem die Gefangenen festgebunden waren. Da zuckte der erste Blitz über den Himmel und der erste Donnerschlag krachte. Diesen Augenblick benutzte ich. Schnell in die Höhe, ein Schnitt, dann noch einer. Die Fesseln fielen. Apanatschka drehte kaum merklich den Kopf, erkannte mich und flüsterte: Mein Bruder Old Shatterhand. Ja, aber kommt jetzt. Wir müssen verschwinden, bevor die Indianer ihren Tanz beenden. Ist mein Bruder allein? Nein, Winnetou ist bei mir. Er kümmert sich um eure Pferde. Dann wird uns die Flucht gelingen. Vorwärts. Hier wollte ich mich mit Winnetou treffen. Er ist noch nicht zurück. Da ich nicht weiß, was passiert ist, bleiben wir lieber versteckt. Doch mein Bruder, erzähle mir, warum er gefangen wurde und wer sein Begleiter ist. Dieser Gentleman ist Mr. Tresco aus Kansas City. Er ist Polizeibeamter und jagt hinter dem General her, den wir damals im Llano Estacado trafen. Da ihr auf der Spur des Generals seid, freut es mich besonders, dass es mir gelungen ist, euch zu befreien, Mr. Tresco. Und ich bin euch unendlichen Dank schuldig, Mr. Shatterhand. Apanatschka hat mir ausführlich von eurer Bekanntschaft mit dem General erzählt. Und so darf ich annehmen, dass auch ihr eine Rechnung mit ihm zu begleichen habt. Ich bin nur hinter ihm her, weil er in Kansas City falsche Schecks einlöste. Aber anscheinend ist die Liste seiner Verbrechen erheblich größer. Wenn sich das bestätigt, was ich vermute, allerdings. Doch sagt mir jetzt, wie es kam, dass euch die Osagen gefangen nahmen. Apanatschka war auf dem Weg zu den heiligen Steinbrüchen, um den roten Pfeifenton für das Kalumet zu holen. Kurz nachdem ich mit Mr. Tresco zusammengetroffen war, konnten wir ein Gespräch zwischen Old Webble und Matashako, dem Häuptling der Osagen, belauschen. Dabei wurden wir von ihnen entdeckt und überwältigt. Old Webble bei den Osagen? Ja, er hat es nicht überwunden, wie ihr ihm und dem General die gestohlenen Gewehre wieder abgejagt habt. Und dass er auf Helmers Urteil hin dem General 50 Hiebe geben musste. Jetzt hat er vor, sich zu rächen und mit Matashako Helmers Home zu überfallen. Doch seht, Winnetou kommt zurück mit 2 Gefangenen und 4 Pferden. Es sind, ja tatsächlich, es sind Old Webble, Matashako und ein Osagenkrieger. Bleiben wir vorerst noch versteckt, denn wie es scheint, wissen sie noch nichts von eurer Befreiung. Wir werden ihnen eine Überraschung bereiten. So war ich Fred Cutter, den man Old Webble nennt, bin. Ich sage Winnetou, dem Häuptling der Apachen, dass Matashako und ich nicht lange seine Gefangenen sein werden. Denn ich kann euch zufällig verraten, dass sich Apanatschka, der Comanchen-Häuptling, und ein Weißer in größter Gefahr befinden. Sie sind in den Händen der Osagen. Wenn der Apache richtig versteht, glaubt ihr, dass wir euch gegen die beiden auslösen? Wie klug du doch... Was ist das? Harlan, dem Nächsten! Sehe ich recht? Niemand wird ausgelöst. Ich habe Apanatschka und Mr. Tresco vom Baum des Todes losgeschnitten, ohne dass es euch aufgefallen wäre. Shatterhand! Verdammt! Ihr steht mit der Hölle und allen ihren Teufeln im Bund! Ihr seid so erbärmlich, Mr. Cutter, dass jedes Auge schmerzt, das gezwungen ist, euch anzusehen. Macht euch aus dem Staub! Also das Auge tut euch weh, wenn ihr mich ansehen müsst. Darum gebt ihr mich frei. Bildet euch nur ja nicht ein, moralisch so unendlich hoch über mir zu stehen. Schweig! Winnetou weiß, dass mein Bruder Old Shatterhand dir die Freiheit wiedergibt, um dir den Ekel zu zeigen, den jeder Mensch vor dir empfinden muss. Mit 90 Jahren lässt du dich noch mit einem Schurken wie dem General ein und gehst auf Raub aus. Überleg dir künftig, was du tust, denn bald wird der große Manitou dich richten. Ich habe gesprochen. Hau! Fort jetzt. Ganz wie ein König gesprochen. Nur schade, dass es in meinen Ohren wie Hundebellen klingt. Ich gehe. Aber wir sehen uns wieder. Ihr habt ihn begnadigt. Was ich nicht verstehen kann, Mr. Shatterhand. Nun gut, es ist eure Sache. Was aber tun wir mit dem Häuptling der Osagen? Soll der etwa auch ohne Strafe freigelassen werden? Wenn es auf mich ankommt, Mr. Tresco, ja. Matashako wurde von Old Webble aufgestachelt, Helmers Home zu überfallen. Aber es kam gar nicht so weit. Er hat euch und Apanatschka festgenommen. Aber er hat euch nicht getötet. Ach, ihr seid der schlimmste Verteidiger, mit dem es ein Richter zu tun haben kann. Macht, was ihr für richtig haltet. Ist mein Bruder Charlie einverstanden, wenn wir den Häuptling mit uns nehmen? Der Wille Winnetous ist auch der meine. So höre Matashako, was der Apache ihm zu sagen hat. Er reitet mit uns, bis wir glauben, dass wir ihn laufen lassen können. Sein Krieger ist frei. Er wird zum Lager zurückkehren, um den Osagen zu berichten, was geschehen ist. Wird Matashako das Kalumet mit uns rauchen und uns sein Wort geben, dass er nicht zu fliehen versucht? Es geschehe, wie Winnetou, der Häuptling der Apachen, es wünscht. Ich gebe ihm mein Wort, das Matashako noch nie gebrochen hat. Au! Am anderen Tag ritt ich mit Apanatschka an der Spitze. Auf meine Frage, ob Old Shatterhand ihm verraten habe, warum er hinter Etters her sei, antwortete er. Nein, er hat darüber nie gesprochen. Wo habt ihr euch getrennt? Am Rio Pecos. Von dort ritt ich zu meinem Stamm zurück. Hatte deine Mutter sich über deine Rückkehr gefreut? Ja. Sie erkannte mich im ersten Augenblick, dann aber ging ihr Geist wieder von ihr fort. Leider musste ich mich bald wieder von ihr trennen. Die Krieger der Naini-Comanchen und besonders Wupiumugi, ihr Häuptling, konnten es mir nicht verzeihen, dass ich mit Old Shatterhand die Pfeife der Freundschaft geraucht hatte. So verließ ich die Nainis und kam zum Comanchen-Stamm der Pohonim, deren oberster Häuptling ich jetzt bin. Konntest du deine Mutter nicht mitnehmen? Ich wollte es, aber Tibotaka, der Medizinmann, dessen Squaw sie ist, ließ es nicht zu. Bist du überzeugt, dass Tibotaka dein Vater und Tibowete deine Mutter ist? Man hat sie stets meine Mutter und meinen Vater genannt. Tibotaka und Tibowete? Matashako weiß einiges über diese Diebe zu berichten. Der Häuptling der Osagen kennt sie? Ja. Vor etwa 20 Sommern kam ein Mann zu uns, der sich Rellar nannte und die Kleidung der Offiziere trug. Er sagte, er sei ein Bote des großen Weißen Vaters in Washington und schloss mit uns einen Vertrag. Die Wasai-Osagen sollten ihm Felle und Häute liefern und dafür Waffen und Pulver bekommen. Er gab ihnen 2 Wochen Zeit, diesen Vertrag zu überlegen. Dann kam er zurück und brachte einen weißen Mann, eine junge rote Squaw und einen kleinen Knaben mit. Der schöne Körper der Squaw war leer, denn der Geist hatte ihn verlassen. Sie sprach von Tibotaka und Tibowete. Auch von einem Wawaderik redete sie. Hatte der Mann der Squaw vielleicht ein Merkmal an seinem Körper? Nein, aber dem Offizier, der sich Rellar nannte, fehlte oben rechts und links ein Zahn. Uff. Winnetou ist überzeugt, dass es derselbe ist, der jetzt Etters heißt und den Old Shoehand sucht. Denkt mein Bruder Charlie auch so? Oh ja. Rellar ist Etters. Kann Matashako sich vielleicht erinnern, ob Rellar seinen Kumpanen mit einem Namen ansprach? Wenn sie sich einig waren, nannte er ihn Lothair. Aber wenn sie sich zankten, sagte er zornig Escamoteur zu ihm. Aber Matashako weiß nicht, was diese Worte bedeuten. Lothair ist ein französischer Vorname. Und Escamoteur heißt Taschenspieler, also ein Mann, der Gegenstände auf unbegreifliche Art verschwinden und wieder erscheinen lässt. Hat er damals die Osagen mit solchen Künsten unterhalten? Ja, das hat er getan. Wir haben ihn für einen großen Zauberer gehalten. Dann kann es sich nur um den Mann handeln, den man Mr. Lothair, den König der Zauberer, nannte. Er musste bei den Weißen verschwinden, weil er falsches Geld gemacht hatte und als er festgenommen werden sollte, 2 Polizisten erschoss. Erinnern Sie sich an den Fall, Mr. Tresco? Sehr genau. Der Bursche stammte aus einer französischen Kolonie. Aber Moment mal, da fällt mir ein, er hieß mit vollständigem Namen Lothair Thibault. Ja, Lothair Thibault. Ein rein französischer Name. Aber alle Wetter! Da haben wir ja das Wort Thibaut, das wir bisher nicht zu deuten wussten. Ja, wir haben es. Taka ist Mann und Wete heißt Frau. Thibaut Taka und Thibaut Wete sind Monsieur und Madame Thibaut. Die Frau des Medizinmannes nannte sich Thibaut Wete Elaine. Sie muss eine auf den Namen Ellen getaufte Moki-Indianerin sein, weil sie auch von ihrem Wawa, also Bruder Derek, spricht. Taka, Wete und Wawa sind Worte, die der Moki-Sprache angehören. Für einen Zauberkünstler wie Thibaut war es leicht, bei den Indianern unterzutauchen und Medizinmann zu werden. Aber die Farbe, die indianische Hautfarbe. Für einen solchen Zauberer eine Kleinigkeit, Mr. Tresco. Doch wir haben Matashako in seiner Erzählung unterbrochen und bitten ihn, jetzt fortzufahren. Legen wir dazu eine kurze Rast ein, damit auch die Pferde etwas ausruhen können. Ja. Nun, Matashako, hat Rella den Vertrag, den er mit euch abschloss, eingehalten? Nein. Wir haben ihm unseren ganzen Fellvorrat ausgehändigt und er fuhr mit dem Weißen, dessen Squaw und dem Knaben in einem Boot davon. Wir folgten ihm zu Pferd nach Fort Dodge, wo wir die Bezahlung in Waren ausgeliefert bekommen sollten. Als wir dort ankamen, gab Rella uns so viel Feuerwasser, wie wir haben wollten, und wir tranken, bis wir einschliefen. Als wir erwachten, waren Rella und seine Komplizen fort. Er hatte uns betrogen und bei seiner Flucht zwei meiner Krieger getötet. Niemals aber wird Matashako den Gedanken der Rache aufgeben. Ho! Am darauffolgenden Abend hielten wir auf einem Hochplateau. Winnetou deutete nach einer vor uns liegenden Höhe. Dort hinter dem Berg liegt ein verlassenes Camp. Dort wollen wir heute bleiben. Meine Brüder mögen mir folgen. Als wir uns im Camp für die Nacht einrichteten, vernahmen wir plötzlich nicht weit entfernt den Gesang eines Indianers. Winnetou, Apanatschka und ich folgten der Stimme. Uff, uff, das ist Kolmapushi. Kolmapushi? Kennt ihn mein roter Bruder? Winnetou ist ihm noch nie begegnet, aber er hat viel von ihm gehört. Kolmapushi lebt völlig allein und gehört keinem Stamm an. Wo man ihn sieht, verschwindet er ebenso schnell, wie er gekommen ist. Seinen Namen Kolmapushi, Dunkelauge, gab man ihm wegen seiner nachtschwarzen, tiefdunklen Augen. Der Indianer hatte uns bemerkt. Schnell wie ein Blitz griff er nach seinem Gewehr und rief: Wer? Aber das ist Inchuchuna! Inchuchuna, der Häuptling der Apache! Doch nein, das ist nicht Inchuchuna. Das kann nur Winnetou sein. Sein berühmter Sohn. Ja, ich bin Winnetou. Und du wirst Kolmapushi genannt. Kennt mich Winnetou? Nein, ich habe es erraten. Setzen wir uns. Ich weiß, dass Winnetou mit einem Bleichgesicht befreundet ist, das Old Shatterhand heißt. Ist das dieser Weiße? Er ist es. So ist der Kolmapushi herzlich willkommen. Jetzt fiel sein Blick auf Apanatschka. Und plötzlich riss es ihn wie mit unsichtbarer Gewalt vom Boden hoch. Er trat sehr schnell auf ihn zu und fragte fast stammelnd: Wer bist du? Sag es mir. Ich bin Apanatschka, der Häuptling der Pohon im Comanchen. Uff, uff, Häuptling der Comanchen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Kennst du mich? Hast du mich schon einmal gesehen? Ich muss dich gesehen haben, doch es wird wohl im Traum gewesen sein, im Traum meiner Jugend, die schon längst vergangen ist. Aber sei auch du willkommen. Es ist heute ein Tag, wie wenig Tage sind. Und wohin wird mein Bruder von hier aus gehen? Dahin und dorthin, wohin sein Pferd die Schritte lenkt. Wer sein Ziel verschweigt, dem kann die Gefahr nicht vorauseilen, um ihn dort zu überfallen. Ob mein Weg den euren wieder kreuzen wird, das wird sich finden. Hau. Unsere nächste Station war Harbors Farm. Winnetou und ich waren schon oft auf unseren Ritten bei ihm eingekehrt. Jetzt saßen wir alle in der Gaststube. Harbor war ein weißer Siedler, der mit den Indianern im bestem Einvernehmen stand. Auch jetzt hatte er eindringlich das meist nicht korrekte Verhalten der Weißen angeprangert und schloss mit den Worten: Wie lange soll es noch dauern, bis dieses sinnlose, ungerechte Morden ein Ende findet? Keiner der Weißen spreche mir mehr von Zivilisation und Christentum, solange noch ein Tropfen Blut durch Stahl und Eisen, durch Pulver und Blei vergossen wird. Mein Bruder hat genau die Worte gesprochen, die in Winnetous Seele zu lesen sind. Aus welcher Quelle hat er diese Gedanken geschöpft, die leider die Gedanken nur weniger Bleichgesichter sind? Sie stammen nicht von einem Weißen, sondern von einem roten Mann. der allerdings ein Verkünder des wahren Christentums war. Er war ein großer Geist und körperlich ein wahrer Goliath, der sich selbst vor dem grauen Bären nicht fürchtete. Uff, das war kein anderer als Iquetzipah. Ja, ich spreche von Iquetzipah, was großer Freund heißt. Von den Weißen wurde er Padre Diterico genannt. Hat Winnetou ihn gekannt? Nein, aber mein Vater, Incho Chuna, hat mir oft von ihm erzählt. Iquetzipah war Christ geworden, genau wie seine beiden Schwestern. Die Ältere wurde Tahua, Sonne, und die Jüngere Tokbela, Himmel, genannt. Leider waren sie plötzlich spurlos verschwunden. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Ich kann euch zu einem Teil Auskunft geben. Iquetzipah ist tot. Uff, er ist tot? Ja, er wurde ermordet. Ich habe sein Grab gesehen. Es ist oben am Devilshead, am Teufelskopf. In den Felsen ist folgende Inschrift eingekratzt. An dieser Stelle wurde Padre Diterico von J.B. ermordet. Darunter war eine Sonne zu sehen, von der links ein E und rechts ein B stand. Der Grabhügel war mit Moos bewachsen und schien gepflegt zu sein. Uff, gepflegt? In dieser Einöde? Was meint mein Bruder Charlie dazu? Mr. Harbour hat mir mehr erzählt, als er ahnt. Ich habe endlich den Wawa Derrick gefunden. Es ist Iquetzipah. Wawa bedeutet in der Moki-Sprache Bruder. Und Derrick ist dasselbe wie Diterico. Tokbela ist Tibovete, die Squaw des Medizinmanns und die jüngere Schwester von Padre Diterico. In der Grabplatte ist eine Sonne eingemeißelt. Die ältere Schwester hieß Tahua, Sonne. Sie hat das Grab errichtet und bestimmt ist sie es auch, die es pflegt. Was aber bedeuten die Buchstaben JB und EB? Die sind allerdings rätselhaft. Aber Augenblick, hier habe ich den Ring, den der General auf Helmers Home verloren hat. An seiner Innenseite steht EB, 5.8.1842. Der General steht mit dem Verbrechen und Old Shoehand in irgendeinem Zusammenhang. Und deshalb nehme ich an, dass er diesem nach dem St. Louis Park, wo ja der Teufelskopf liegt, gefolgt ist. Ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, um ein weiteres Verbrechen zu verhindern. Tag um Tag verging, bis wir endlich den St. Louis Park erreichten. Der Geruch von Rauch wies uns die Spur zu einem Feuer. Und als wir leise näher schlichen, wichen wir im ersten Augenblick überrascht zurück. Um das Feuer saß Old Webel mit 5 Tramps und am Boden lag gefesselt der General. Eben sagte Old Webel: Die 50 prächtigen Hiebe, die ich dir damals bei Helmer auf dein verkommenes Fell gab, gönne ich dir noch heute. Denn du hattest mich an Old Shatterhand und Winnetou verraten und ihnen gesagt, dass ich der Dieb ihrer Gewehre gewesen sei. Du Schuft, halt dein verdammtes Maul! Ich bin General Douglas und niemand beleidigt mich ungestraft. Meine Rache wird dich zerschmettern. Räche dich doch, wenn du kannst. Die Reihe ist an mir. Morgen wirst du sterben. Aber schon jetzt sollst du einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Sagen wir 50 Hiebe. Genau wie damals. Boys, nehmt ihn euch vor. Was schlägt mein Bruder wegen des Bleichgesichts vor, das sich General nennt? Wir müssen ihn haben. Wir holen ihn in dieser Nacht. Als wir uns nach Mitternacht wieder der Stelle näherten, erstarrte uns das Blut in den Adern. Die Trems lagen skalpiert am Boden, 3 erschlagene Indianer mit den Kriegsfarben der Utahs dazwischen und der General war weg. Ein grausiger Schrei zerriss die unheimliche Stille, ausgestoßen von Old Webel, der in den Stamm einer Fichte eingeklemmt war. Die Roten hatten in den Stamm Keile getrieben und als der Spalt breit genug war, den Alten hineingezwängt. Dann waren die Keile wieder herausgeschlagen worden, sodass der Unterkörper Webels vollständig eingeklemmt war. Winnetou schrie: Die starken Keile wieder hinein! Oben und unten! Macht rasch! Mr. Tresco und Apanatschka, geht ihr mit Winnetou ans untere Ende. Mataschako und ich nach oben. Ja, los jetzt! Ja, gut! Der Spalt wird größer. Ja! Noch zwei, drei kräftige Schläge. Ach, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Jetzt nehmt den Alten vorsichtig an den Beinen. Wir legen ihn hier auf das Laub. Ja, so ist es gut. Old Webel. Mr. Cutter, hört ihr mich? Old Shatterhand. Oh, diese Schmerzen, das krallt sich um mein... Hilfe! Gnade! Herrgott, sei gnädig und barmherzig. Lebt wohl. Bei Anbruch des Tages begruben wir Old Webel und setzten ein Holzkreuz auf sein Grab. Dann ging es vom See des grünen Wassers abwärts. Im Tal angekommen, begegneten wir Kolma Puschi. Kolma Puschi begrüßt seine Brüder, aber er kann auch jetzt nicht mit ihnen reiten. Warum scheut sich Kolma Puschi vor uns? Kolma Puschi scheut sich vor keinem Menschen, aber das, was seine Aufgabe ist, gebietet ihm, allein zu sein. Mein roter Bruder braucht sich nicht mehr lange mit dieser Aufgabe abzugeben. Sie ist bald gelöst. Old Shatterhand spricht Worte, die ich nicht verstehe. Well, so sage ich nur noch ein Wort. Wenn mein Bruder Kolma Puschi fort muss, so bitte ich meine Schwester Kolma Puschi, dass sie hier bei uns bleiben möge. Was sagt Old Shatterhand? Welche Worte habe ich von ihm gehört? Hält er mich etwa für ein Weib? Ja. Old Shatterhand weiß nicht, was er sagt. Wie könnte ein Weib ein solcher Krieger sein, wie Kolma Puschi ist? Tahua, die schöne Schwester Iquetzipas, konnte schon in ihrer Jugend gut reiten und schießen. Du bist Tahua, die Schwester des Padre Diterico und Tocquelas, die sich Tibuvete nennt. Uff, uff, was sagt Old Shatterhand? Apanatschka kann es nicht glauben. Kolma Puschi ist eine Squaw? Ja. Mein Bruder Apanatschka mag jetzt sehr stark sein. Tibutaka ist nicht sein Vater. Und Tibuvete ist nicht seine Mutter. Du hattest einen anderen Vater und eine andere Mutter. Ich konnte nicht weitersprechen. Denn Kolma Puschi fasste mich bei der Hand und schrie auf Apanatschka zeigend: Ist das Leo? Ist das etwa Leo Bender? Nicht Leo, sondern Fred, der jüngere Bruder. Mein Sohn. Mein Sohn. Er ist Fred, mein Sohn. Ist sie wirklich meine Mutter? Ja, sie ist es. Mein Bruder mag sich zu uns setzen und uns sagen, wie er erfahren hat, dass Kolma Puschi meine Mutter ist. Ich habe stets Tibuvete dafür gehalten. Tibuvete ist die Schwester deiner Mutter. Ich war mir in dem Moment darüber klar, dass du nicht ihr Sohn sein konntest, als vor kurzem Tibutaka, der Medizinmann, sich im Zorn vergessen hatte und mich im Liano fragte, was mir der junge Bender erzählt habe. Du warst damit allerdings nicht gemeint, Apanatschka. Aber das ist vorerst mein Geheimnis. Lassen wir jetzt lieber Kolma Puschi oder Mrs. Bender, wie sie in Wirklichkeit heißt, erzählen. Ja. Ich bin Tahua Bender. Mein Bruder Iquetzipa war Padre Diterico, oder Englisch Derek. Wir lebten zunächst in Denver, wo ich Bender kennenlernte und heiratete. Eines Tages tauchte sein Adoptivbruder John Bender auf, der ursprünglich Etters hieß und der einen Freund namens Thibaut mitbrachte. Dieser verliebte sich in meine Schwester Tocbela. Mein Mann, Mr. Bender, aber erfuhr, dass Thibaut ein Falschmünzer war und verbot ihm wiederzukommen. Darauf beschlossen er und Etters, sich zu rächen. Eines Tages kam die Polizei zu uns. Sie fand im Kassenschrank lauter falsches Geld. Im Rock meines Bruders war ebenfalls falsches Geld eingenäht. Und in meinem Zimmer entdeckte man die Platten. Mein Mann, mein Bruder und ich wurden verhaftet und zu Zuchthausstrafen verurteilt. Und Benders Geschäft? Das wurde von Etters weitergeführt. Während Thibaut sich wieder an eure Schwester heranmachte. So war es. Sie versprach ihm, seine Frau zu werden, wenn er uns befreie. Er bestach einen Schließer des Gefängnisses, der mit meinem Bruder floh. Warum nicht mit euch und eurem Mann? Wegen des Goldes. Mein Bruder kannte einige Placers. Er hatte von dort Gold geholt und es an unserem Hochzeitstag meinem Mann geschenkt. Das wusste Etters. Als mein Bruder mit dem Schließer floh, nahm er Tocbela und meine beiden Knaben Leo und Fred mit. Der Gefängnisbeamte gründete mit dem Gold, das er von meinem Bruder bekam, ein Bankgeschäft und die Kinder wohnten bei ihm. Mein Bruder wollte nun mich und meinen Mann befreien, aber Bender war im Gefängnis gestorben. Inzwischen hatte Etters Tocbela durch Lügen so weit gebracht, Thibaut zu heiraten. Mein Bruder und ich kamen kurz vor der Trauung bei ihnen an. Derek riss der Braut den Myrtenkranz vom Kopf. Der Schreck über die unterbrochene Hochzeit ließ Tocbela im Fieber reden. Und dann ging ihr Geist in Wahnsinn über. Und wie kam es nun zu dem Mord an eurem Bruder Derek? Um für meine Schwester einen Arzt bezahlen zu können, musste Derek wieder in die Berge, um Gold zu holen. Ich begleitete ihn dabei. Aber wir wussten nicht, dass Etters und Thibaut uns folgten. Etters schoss Derek am Devil's Head nieder und ich wurde gefesselt. Sie hatten angenommen, dass Derek das Gold schon in seinen Taschen hatte, aber darin hatten sie sich getäuscht. Sie scharrten meinen Bruder, den berühmten Prediger, hart am Felsen in die Erde und legten mich auf sein Grab in der Annahme, dass ich verschmachten würde. Ich lag so 3 Tage und 3 Nächte und war dem Sterben nahe, als Indianer vom Stamm der Kapote Utahs mich befreiten. Utahs? Ja. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Tusaga Saric, der junge Häuptling, wollte mich zur Frau. Aber ich lehnte ab, verließ den Stamm und lebte von nun an allein. Ich nehme an, dass Thibaut Tocbela mit dem kleinen Fred entführte, während Leo bei dem Bankier blieb. Ihr habt recht. Die Jahre vergingen. Ich ritt als Mann verkleidet über alle Savannen durch alle Täler, meine Kinder zu suchen. Vergeblich. Deshalb kehrte ich verzweifelt zum Devil's Head zurück. Die Hand Gottes treibt den Mörder wieder zur Stätte seiner Tat. Und darum ist der Himmel dieses Parks mein Zelt geworden. Der Mörder ist noch nicht gekommen, aber er wird kommen. Er wird. Ja, er kommt. Vielleicht werden wir ihn noch heute gefangen nehmen. Denn er befindet sich bei den Utahs, die wir verfolgen. Auch euer Sohn Leo ist ihm auf der Fährte. Leo? So lebt auch er und ihr habt mit ihm gesprochen? Ja, er ist hier im Park. Ihr werdet ihn bald sehen. Die Ereignisse trieben ihrem Höhepunkt zu. Schon sahen wir vor uns das Bergmassiv des Devil Head, als wir unvermittelt auf den Medizinmann und die Squaw trafen. Bevor dieser sich von seiner Überraschung erholt hatte, war er von Winnetou überwältigt worden, der gleichzeitig Kolmapushi zurief: Das ist Thibaut Wete! Doch bevor Kolmapushi auf ihre Schwester zugehen konnte, schrie der Medizinmann: Alle 1000 Teufel! Wer ist das? Denk an den Devil's Head! Dort schiedest du als Mörder von mir! Uff! Stehen denn die Toten wieder auf? Es kann nicht sein. Es kann, es darf nicht sein. Tahua Bender. Ja, ich bin Tahua. Der Tag der Rache ist gekommen. Du hast mit etwas meinen Bruder ermordet und meine Schwester in den Wahnsinn getrieben. Das ist nicht wahr. Hund, erkennst du auch mich? Ich bin Matashako, der Häuptling der Osagen. Wagst du auch zu leugnen, dass du uns damals mit diesem Ethers um die Felle betrogen hast und zwei meiner Krieger getötet? Lüge! Verdammte Lügen! Meine Brüder mögen hören, was Matashako ihnen zu sagen hat. Tibotaka gehört mir. Ich werde ihn töten. Aber er soll sich wehren dürfen. Er bekommt eine Pistole. Aber ich bete zum großen Manitou, dass es meine Kugel sein wird, die zuerst trifft. Winnetou ist mit dem Vorschlag einverstanden. Binde Tipotaka los und gebt ihm eine Waffe. Winnetou wird das Zeichen geben. Achtung! Feuer! Matashako hat sein Ziel genau getroffen. Der Schuss sitzt mitten im Herzen. Tipotaka ist tot. Wir erreichten die Foam Cascade im Park von St. Louis und erblickten unter uns auf einem Felsvorsprung die Kapote Utahs. Den General sahen wir nicht. Dafür aber Old Shoe, Herrn, sie hatten ihn an einem Baum gebunden. Ich hatte das ewige Anschleichen satt. Ohne viel zu reden handelten wir und so stand ich plötzlich mitten im Lager, hielt mein Gewehr auf den Häuptling gerichtet und Winnetou rief: Keiner rühre sich von der Stelle, sonst trifft den Häuptling eine Kugel aus der Zauberflinte Old Shatterhands. Wir sind nicht gekommen, um den furchtbaren Mord an Old Webble zu rächen. Wir verzichten darauf. Wenn Tusaga Saric Old Shoehand freigibt und auf das eingeht, was Kolmapushi von ihm fordert. Uff, Kolmapushi ist hier? Sie mag sprechen. Sie erzählte nun dem Häuptling, was der General an ihr verbrochen hatte. Denn ich war gezwungen gewesen, ihr zu sagen, dass dieser kein anderer als Etas sei. Tusaga ließ sie zu Ende reden und sagte dann: Da uns Winnetou versichert hat, sich nicht wegen Old Webble an uns zu rächen, werden wir Old Shoehand freilassen und den General nicht länger beschützen. Aber wir haben das Kalumet mit ihm geraucht. Darum ist es uns verboten, seine Feinde zu sein. So bleibt uns nur, uns von hier zu entfernen. Ihr seid also Herren des Weges, auf dem er vom Devil's Head zurückkommen muss und könnt ihn ergreifen. Tusaga Saric hat gesprochen. Hau. Wir beschlossen, nicht auf den General zu warten, sondern ihm entgegenzureiten. 2 Stunden waren wir unterwegs und schon glaubten wir, dass Tusaga Saric uns belogen haben könnte. Da kam der General um eine Wegbiegung geritten. Er überschaute mit einem Blick die Situation, wendete sein Pferd und verschwand. Kolmapushi schrie: Ihm nach! Schnell! Wenn er uns jetzt entkommt, sehen wir ihn nie wieder! Meine Brüder mögen Winnetou folgen. Wir kreisen ihn ein. Einige nach links, die anderen nach rechts. Er springt vom Pferd. Er will hinauf zur Spitze des Devil Head. Ja, runter von den Pferden, ihm nach. Jetzt ist er uns sicher. Da oben gibt es keinen Ausweg. Um Gottes Willen. Seht nur! Der Stein unter ihm gibt nach. Er stürzt ab. Der Stein hat ihn zur Hälfte unter sich begraben. Genau wie Old Webble. Der Unterleib eingepresst. Welch eine Vergeltung. Ein Jammer, dass ich ihn nicht mehr der Justiz ausliefern kann. Gott ist der oberste Richter, Mr. Tresco. Und hier, seht her. Was steht da zu lesen? Von Kolmapushi in den Stein gemeißelt? An dieser Stelle wurde Padre di Terrico von J.B. ermordet. Ist das das Felsengrab? Ja, die Unterschrift ist von mir. E.B. Emily Bender, denn Emily ist mein Taufname. Dieser Mann liegt auf dem Grab meines Bruders, genau da, wo er mich damals festgebunden hatte und wo ich im Kampf mit ihm meinen Trauring verlor. Ist es dieser? E.B. 5.8.1842. Er ist's. Mein Ring. Woher habt ihr ihn, Mr. Shatterhand? Der General hatte ihn in Helmers Home verloren. Was aber sagt ihr zu all dem, Mr. Shatterhand? Ich weiß noch gar nicht, was das alles zu bedeuten hat. Aber mir ist, als ahne ich die Zusammenhänge. So macht eurem Herzen endlich Luft, Sir. Reißt endlich den Schleier von eurem Geheimnis. Oder soll ich es für euch tun? Nun, Sir, eines Tages erzählte mir mein Pflegevater Wallace, was für ein furchtbares Schicksal über meine Familie hereingebrochen war. Und seit jener Zeit suche ich nach meiner Mutter, nach ihrer Schwester und nach meinem Bruder. Und warum seid ihr zum St. Louis Park gekommen? Es wurde bei Wallace ein Brief für mich abgegeben, der mich für den 26. September zum Devil's Head bestellte. Dieser Brief war sicher von dem General hier. Er hat euch im Llano Estacado erkannt und lockte euch hierher, um euch zu ermorden. Aber was sollte der General mit meinen Angelegenheiten zu tun haben? Nun, er ist etwas, den ihr suchtet. Ich kann es euch beweisen. Seht seinen Mund. Er steht weit offen. Und hier... Ich brauche ihm nur die Ersatzzähne herauszunehmen. Seht ihr nun die Zahnlücken? Aber nun zu denen, die ihr so lange vergeblich gesucht habt, Old Shatterhand. Schon im Llano erriet ich, wer ihr in Wirklichkeit seid, denn der Medizinmann vergaß sich im Zorn, als ich ihn aushorchte und sagte, was hat euch dieser Leo Bender erzählt, der mit seinem eigenen Bruder... Hier hatte er abgebrochen. Ich aber vollendete für mich den Satz. Mit seinem eigenen Bruder kämpfte, nämlich mit Apanatschka. Er und kein anderer ist Fred, euer Bruder. Er hat die rote Hautfarbe seiner Mutter, während ihr nach eurem Vater als Weißer gelten könnt. Und hier ist Colma Pushi, oder besser gesagt Tahua, eure Mutter. Und Tibovete, ihre Schwester Tocbela. Die nun folgende Szene ist unmöglich zu beschreiben. Ich wurde umdrängt gefragt und umjubelt. Als die letzten Rätsel sich geklärt hatten, die erste Wiedersehensfreude etwas verklungen war, riet ich zum Aufbruch. 3 Wochen später feierten wir alle bei Mr. Wallace in Jefferson City ein Fest, wie ich es selten erlebt habe. Dann verließen Winnetou und ich die Freunde und ritten neuen Abenteuern entgegen.